Kapitel 2 Der Nussknacker. Alle stehen neben dem Weihnachtsbaum und blicken Onkel Drosselmeier an. Er legt viele Geschenke unter dem Baum. Clara und Fritz betrachten sie und sind sehr aufgeregt. Ich zeige euch jetzt einige besondere Geschenke, sagt Onkel Drosselmeier. Er öffnet zwei rote Schachteln und nimmt zwei große Puppen heraus. Sie sind ein Mann und eine Frau. Ihre Kleidung ist festlich. Der Mann trägt einen Anzug und die Frau hat ein Abendkleid an. Sie sind sehr groß, staunt Clara. Sie sehen wie richtige Menschen aus, sagt Fritz. Und nun schaut mal, sagt Onkel Drosselmeier. Er dreht den Schlüssel auf dem Puppenrücken und die Puppen fangen an, durch den Raum zu tanzen. Die beiden bewegen sich nach der Musik und alle sind überrascht. Clara und Fritz lachen. Die Musik geht zu Ende und die Puppen hören auf zu tanzen. Onkel Drosselmeier legt sie wieder unter den Weihnachtsbaum. Und jetzt weiter mit anderen Geschenken, sagt er und schaut Clara, Fritz und die anderen Kinder an. Claras Herz klopft sehr schnell. Onkel Drosselmeier verteilt die Geschenke. Er hat für alle etwas. Für die Mutter und den Vater von Clara, für ihre Cousinen, Tanten und Onkel. Alle sind sehr glücklich. Onkel Drosselmeier gibt jetzt Fritz sein Geschenk. Er packt es aus und findet 20 Spielzeugsoldaten. Oh, Onkel Drosselmeier, sagt er. Was für ein wunderschönes Geschenk. Ich liebe Spielzeugsoldaten. Sie können meinem Heer beitreten. Onkel Drosselmeier schaut Clara an und reicht ihr eine große blaue Schachtel. Jetzt bist du dran. Nun kannst du dein Geschenk auspacken, Clara, sagt er. Clara macht ganz langsam die Schachtel auf. Und was findet sie? Einen großen Soldaten aus Holz. Sie ist überrascht und schaut ihn sich vorsichtig an. Er ist ein Nussknacker. Ein magischer Nussknacker, erklärt Onkel Drosselmeier. Er ist sehr schön, sagt Clara zufrieden. Nein, er ist nicht schön, meint Fritz. Er ist hässlich. Das ist nicht wahr, Fritz, antwortet Clara. Er ist sehr schön und ich liebe ihn. Er ist mein Nussknacker. In der Tat ist der Nussknacker nicht besonders schön. Aber Clara ist glücklich. Auch der Nussknacker darf zu meinem Heer gehören, sagt Fritz. Er kann Kapitän Nussknacker sein und meine Truppen anführen. Er nimmt Clara den großen Soldaten aus der Hand und saust um den Tannenbaum herum. Er springt hin und her und wirft den Nussknacker in die Luft. Alle schauen zu und lachen. Aber Clara ärgert sich. Dein Kapitän Nussknacker, ruft Fritz spottend. Hör auf, Fritz, schreit Clara. Wirf ihn nicht in die Luft. Gib ihn mir zurück, das ist mein Geschenk. Sie rennt hinter Fritz her und hält ihn fest. Plötzlich schmeißt Fritz den Nussknacker auf den Boden und peng! Clara betrachtet ihn besorgt. Oh nein, sein Arm ist gebrochen, sagt sie ärgerlich. Mein armer Nussknacker. Du bist frech, Fritz. Clara ist sehr böse und fängt an zu weinen. Bitte, Clara, hör auf zu weinen, sagt Onkel Drosselmeier. Ich kann seinen Arm in eine Schlinge legen. Vergiss es nicht, er ist ein magischer Nussknacker. Clara schaut den Onkel an, aber sie hört nicht auf zu weinen. Leg jetzt den Nussknacker ins Bett, zusammen mit deinen Puppen, sagt Onkel Drosselmeier. Er wird wieder gesund. Clara glaubt dem Onkel nicht. Aber sie nimmt den Nussknacker und bringt ihn in die Spielecke im Wohnzimmer. Hier liegen ihre Puppen, die Spielzeugsoldaten von Fritz und andere Spielsachen. Sie legt den Nussknacker neben ihre Lieblingspuppen schlafen. Ich hoffe, dass Onkel Drosselmeier recht hat, sagt sie traurig. Gute Nacht, lieber Nussknacker.